Deutschland schaut. Stille Täler, deine Ströme weit. Burgen und Dome, die da ragen für die Ewigkeit. Deutsche Männer und Frauen, deutsche Arbeit, deutscher Fleiß. Eine deutsche Volksgemeinschaft, selbst den Schlechten zu schützen weiß. Die Jugend hält der Väter Taten wert. Im Frieden führen sie Spaten und im Kriege führen sie der Ahnen Schwert. Kriegsposaunen schallen durch die Nacht. Der Erdball erzittert, das deutsche Ungestüm ist erwacht. Die Kraft, das Schwert zu schwingen, wenn frech ein Feind hier droht. Die Lust, ein Lied zu singen, Treue bis zum Tod. Unsere Mutter ist die Sprache und unser Vater ist das Land. Es erklingt von der Meme bis zum Rhein. Heimat sollst du sein muss vor der ganzen